братья и сестры, за эту прекрасную, благословенную возможность, которую дал нам Бог, мы имеем полное право сказать «Слава Богу». Брüder und Schwestern, für die wunderbare Möglichkeit und das Recht, das uns der Herr gegeben hat, hier zu sein, können wir frei heraus sagen, Preis sei dem Herrn dafür gebracht. Мы с вами будем иметь общение где-то в пределах около часа. Wir werden mit euch Gemeinschaft so circa eine Stunde haben. Мы с вами постараемся порассуждать на одну из тем, wir werden mit euch bemühen, uns über ein Thema zu unterhalten, которая, я скажу от своего собственного сердца, а когда она открылась мне, она мне очень сильно помогла. Ich möchte das von meinem Herzen sagen, dass als das Thema mir offenbart wurde, dann hat es mir sehr, sehr geholfen. Это та истина, которая помогла мне в жизни справляться с многими искушениями. Es ist diese Wahrheit, die mir geholfen hat in meinem Leben mit vielen Versuchungen, klarzukommen oder sie zu besiegen. И потому я могу иметь тем большее дерзновение делиться ею с вами, потому что если это помогло мне, я верю, это может помочь и вам. Deswegen habe ich umso mehr diesen Freimut, dieses Thema hier zu sagen oder davon zu sprechen, denn wenn es mir geholfen hat, dann wird es auch euch helfen, sicherlich. И тему, которую я заглавил и которую предлагаю вам для такого общего рассуждения, я ее назвал «Что ты видишь?». Und das Thema, das ich jetzt hier vor mir liegen habe und vorbereitet habe, habe ich so genannt «Was siehst du?». Итак, давайте мы с вами обратимся к двум текстам Священного Писания, откуда мы извлечем эту мысль. Und lass uns jetzt zu zwei Texten der Heiligen Schrift uns wenden, aus denen wir diesen Gedanken entnehmen können. Книга пророка Иеремии, 1 глава, стих 11. Das erste Buch ist Jeremia, 1. Kapitel, der 11. Vers. Я хотел бы спросить, есть ли такая необходимость тексты читать на русском языке или нет? Ich möchte fragen, ist die Notwendigkeit vorhanden, dass man die Texte auch in russischer Sprache liest oder nicht? Я думаю, что здесь нет человека, который бы не понимал немецкого. Ich denke, es gibt hier keinen Menschen, der wahrscheinlich hier nicht Deutsch versteht. Тогда все тексты я буду просить, чтобы Вальдемар их читал, а я потом будем потом рассуждать над ними. Dann werde ich alle Texte hier lesen, dann werden wir uns über die Texte dann unterhalten. Итак, Иеремия 1:11, пожалуйста. Und so Jeremia Kapitel 1 Vers 11. Und es geschah des Herrn Wort zu mir, Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen erwachenden Zweig. 11. стих, что ты видишь, Jeremia? Der 11. Vers heißt hier so, was siehst du, Jeremia? Это был вопрос, заданный Божьему человеку. Es war eine Frage gestellt einem Gottesmenschen. Этот вопрос Бог задает сегодня каждому из нас. Diese Frage stellt Gott jedem Einzelnen von uns heute. Что ты видишь? Was siehst du? Не глазами твоими плотскими, а глазами твоего сердца. Nicht mit deinen fleischlichen Augen, sondern mit den Augen deines Herzens. И когда Иеремия объяснил, что он видит, то в 12. стихе Господь ему сказал. Und als Jeremia erklärte, was sah, so sprach der Herr im 12. Vers zu ihm. Господь сказал мне, ты верно видишь. Und der Herr hat gesagt, du hast recht gesehen. Когда Бог задал вопрос, что ты видишь? Als Gott die Frage stellte, was siehst du? Иеремия назвал, что он видит глазами своего сердца. Jeremia nannte es mit den Augen seines Herzens, was sah. Бог сказал, ты правильно видишь. Und Gott sagte zu ihm, du siehst recht. Амоса 7:8. Amos 7, Kapitel 7, Vers 8. Еще одному Божьему человеку по имени Амос задан тот же самый вопрос. Und nochmal einem Menschen Gottes ist dieselbe Frage gestellt. Тут Писание говорит, Господь сказал, что ты видишь? Hier sagt die Heilige Schrift, und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Итак, эти два вопроса, заданные Иеремию и Амосу. Und diese zwei Fragen sind Jeremia und Amos gestellt worden. Это тот самый вопрос, который мы с вами ставим сегодня нашей темой рассуждения. Dies ist dieselbe Frage, die wir heute zu unserem Thema stellen werden und machen werden. Что ты видишь? Для нас это важно. Für uns ist es wichtig. И теперь мы приступаем к рассуждению. Und jetzt kommen wir zu dieser Unterhaltung. Представьте себе, пожалуйста, stell dir vor, zum Beispiel, что все то, что из себя представляете вы, all das, was ihr euch vorstellt, все то, что из себя представляет ваш внутренний человек или ваше сердце, all das, was euer innerer Mensch oder euer Herz sich vorstellt, это все то, что сейчас изображено на этой доске. Das ist all das, was jetzt hier auf diesem Bild oder Brett abgebildet ist. Это целое государство. Es ist ein ganzes Königreich. И это вы. Und das seid ihr. Это ваше сердце. Es ist euer Herz. Это ваш дух. Es ist euer Geist. Ваш внутренний человек. Euer innerer Mensch. Я хочу спросить у вас, что живет в этом государстве? Ich möchte sagen, was lebt in diesem Königreich hier? Что живет в этом государстве? Was lebt hier in diesem Königreich? Вы живете в государстве, которое называется Германия. Ihr lebt in einem Reich oder Land, das wir Deutschland nennen. Если я задам вам вопрос, что или кто проживает в Германии? Wenn ich fragen werde oder die Frage stelle, wer oder was lebt in Deutschland? Вы скажете человек. Ihr sagt Mensch. А если мы назовем государство человек? Und wenn wir aber das Reich den Menschen nennen? То что живет в этом государстве по имени человек? In diesem Reich, das, den wir den Namen Mensch geben. Что там живет? Was lebt darin? Я вам помогу. Ich werde euch helfen. Я, быть может, буду называть по-русски, а ты, пожалуйста, пиши сразу по-немецки. Да? Der Bruder wird es auf Russisch sagen und wird gleich auf Deutsch aufschreiben. Итак, в государстве, которое мы называем человек, und das Reich, das wir Mensch nennen, так просто живут мысли. Oder Land, oder? Там живут мысли. Dort leben Gedanken. Мысли. Это то, что живет в государстве, которое носит название человек. Das ist das Land oder Reich, das den Namen Mensch hat, darin wohnen Gedanken. Еще, пожалуйста, напиши тоже мысли. Und но мысли – это граждане. Aber Gedanken sind Bürger dort. Граждане, которые нарушают границу государства по имени человек. Ja, also Bürger, die manchmal die Grenze überschreiten, die der Mensch hat. И они просят гражданство. Und sie bitten um, sagen wir, Bürgschaft. А эти мысли просто просят, можно я буду жить у тебя? Und diese Gedanken kommen und bitten sich an und sagen, kann ich einfach bei dir drin wohnen? Разреши мне проживать на твоей территории. Erlaube mir, auf deinem Territorium zu wohnen. И мысли, которые проживают на нашей территории, und Gedanken, die auf unserem Territorium oder Land leben, они могут быть мыслями от Бога. Sie können Gedanken von Gott sein. Напиши, пожалуйста, Бог. И могут быть мыслями от дьявола. Und können Gedanken vom Teufel sein. Итак, на территории государства по имени человек. Und auf dem Territorium oder auf dem Land, den wir Mensch nennen, живут граждане, leben Bürger, которых мы называем мысли. И причем мысли. Причем мысли эти граждане, они могут быть от Бога. Zudem diese Bürger unseres Menschen, die können von Gott sein. И могут быть от дьявола. Die Gedanken, also die können auch vom Teufel sein. Это хорошие граждане и плохие. Es sind gute Bürger und schlechte Bürger. Ну как и в любой стране. Wie auch in jedem Land. В Германии есть хорошие граждане Германии. In Deutschland gibt es gute Bürger. Есть плохие. Gibt es auch schlechte Bürger. О которых государство думает, как-то их выправить, von отправить. Denen das Land denkt, wie kann man sie loswerden, wie kann man sie wegschicken. Но как и в любом государстве, so wie in jedem Reich, в государстве по имени человек, in dem Reich nach dem Namen Mensch, есть совет правления. Gibt es Beratschlagung oder? И я хочу, чтобы вы сейчас могли вместе со мной посмотреть на него. Es gibt einen Rat oder sprich und ich möchte, dass ihr gemeinsam mit mir auf diesen Rat schaut. Это четыре князя. Es sind vier Knechte. Вы сейчас можете думать, слушай, и князя, князя. Ach, Fürsten, es sind vier Fürsten. Да, князя. Вы сейчас можете задать, скажи, Игорь, что ты тут рассказываешь? Ihr werdet wahrscheinlich die Frage stellen, was erzählst du hier? Ну, вы очень скоро поймете, насколько это очень ценно и важно. Ihr werdet es sehr bald verstehen, wie wertvoll das ist und wichtig. Итак, четыре князя. Und jetzt vier Fürsten. Я попрошу тебя, пожалуйста, ты напиши. Первый князь. Der erste Fürst ist. Это наша совесть. Es ist unser Gewissen. Посередине. Первый князь – это совесть. Что делает этот князь? Was macht dieser Knecht? Fürst? Давайте по-другому сделаем. Давайте мы их всех назовем, а потом я вам объясню, что делает каждый из них. Итак. Lass uns jetzt alle nennen, und dann werde ich erklären, was jeder einzelne von ihnen weiß. Совесть. Also Gewissen. Следующий князь – это воля. Das ist der nächste Fürst ist der Wille. Воля. Следующий князь – это память. Der nächste Fürst ist Gedächtnis. Память. И четвертый князь – Und der vierte Fürst ist это наш ум. Das ist unser Verstand. И вот теперь, как управляют эти четыре князя целым государством, которое именуется человек. Und wie regieren jetzt praktisch die vier Fürsten unser Land oder das wir den Menschen nennen? Мы с вами отметили, что тут живут граждане мысли. Wir haben festgestellt mit euch, dass hier in diesem Land also Bürger wohnen und das sind unsere Gedanken. Процесс, с помощью которого дается право мысли остаться жить и либо его отправят за пределы государства, состоит в следующем. Die nächste Frage stellt sich dann, ob die Bürger unsere Gedanken in uns leben dürfen oder nicht, oder weggeschickt werden, ist dann die nächste Frage. Наш ум – это своего рода глаз. Unser Verstand ist es so praktisch ein Auge. Глаз. Кто из вас знает, что такое фокус? Wer von euch weiß, was ein Fokus ist? Фокус. Это физическое явление, фокус. Es ist eine physische Erscheinung, Fokus. Кто-нибудь из вас знает, что это такое? Weiß jemand von euch, was ein Fokus ist? Когда вы используете несколько линз, wenn ihr einige Linsen verwendet, и вы наводите фокус на один объект, und ihr tut fokussieren ein Objekt, oder? Тогда вам только один объект виден отчетливо, dann seht ihr nur ein Objekt genau, а все остальное может быть размыто или расплывчато. Und alles andere kann so verschwommen oder nicht gut sichtbar sein. Что делает наш разум? Das, was unser Verstand macht. Он наводит фокус. Er tut etwas fokussieren oder anzoomen oder hinstellen oder scharf stellen vielleicht, ja. Он наводит фокус. Фокус он наводит на мысль. Also der Verstand, der bringt uns Gedanken praktisch. На мысль. Also führt uns zu Gedanken. Мы отметили, она может быть от Бога, может быть от дьявола. Und wir haben dann festgestellt, dass der Gedanke einmal von Gott oder vom Teufel sein kann. Когда разум навел фокус на мысль, wenn der Verstand praktisch auf die Gedanken hingelenkt hat, тогда наша совесть, so ist unser Gewissen dann, она делает юридическую оценку мыслей. Sie gibt praktisch dem Gedanken eine bestimmte Note. Просто наша совесть теперь проверяет эту мысль. Unser Gewissen prüft diesen Gedanken. Достойна эта мысль жить на моей территории? Darf dieser Gedanke leben auf meinem Territorium? И наша совесть, в зависимости от того, насколько она просвещена Духом Святым и Словом Божьим. Und unser Gewissen ist natürlich dann hängt davon stark ab, wie das durchleuchtet ist durch Wort Gottes. Она выносит юридическую оценку. Es gibt dann diese juristische Note. И она говорит, к примеру, мысли от Бога. Und sie sagt zum Beispiel, ist es ein Gedanke von Gott? Разум навел фокус. Der Verstand hat diesen Gedanken gefasst. А совесть говорит, все нормально. Und das Gewissen sagt, ist alles in Ordnung. Я не возражаю. Ich bin nicht dagegen. У меня претензий к этой мысли ich нет. Ich habe nichts gegen diesen Gedanken. Что делает воля? Was macht dann der Wille? Наша воля в таком случае, опираясь на эту мысль, позволяет себе сделать поступок. Unser Wille, der sich dann auf diesen Gedanken Gewissen, das durch Gewissen geprüft wurde, stützt sich dann darauf und macht dann die Tat. А в чем суть памяти? Aber was hat das Gedächtnis damit zu tun? А память – это банк. Aber Gedächtnis ist praktisch eine Bank. В котором накапливаются мысли. Oder eine Lagerstätte, wo dann Gedanken gesammelt werden. И если мысль, она в банке, в памяти накоплена их очень много. Wenn dann viele Gedanken gesammelt sind in, ja, in einer Lagerstätte oder Lagerhaus, то тогда нашей воли, dann ist unser Wille, нет необходимости искать где-то совета. Braucht unser Wille dann nicht irgendwo einen Rat zu suchen. Она обращается в банк. Praktisch, das Gedächtnis wendet sich an den Speicher и говорит, как мы поступим? Und sagt, wie handeln wir? Память говорит, у меня уже есть хороший опыт. Oder das Gedächtnis sagt, ich habe jetzt schon eine gute Erfahrung. Да, и мы можем поступить вот так, и wir у нас не будет проблем. So handeln oder so handeln, wir werden keine Probleme haben. Итак, это вот так живет наше государство. Und so lebt dann unser Königreich. По имени человек. Den wir den Menschen nennen. Скажите, вам хоть oder что-нибудь das? Понятно? Sagt mal, versteht ihr etwas überhaupt? Вы, пожалуйста, хотя бы немножко утешайте мое сердце, хоть иногда кивайте головой, хорошо? Ihr tröstet bitte mein Herz, nickt manchmal mit dem Kopf. Ja. О, Господь, как ты благ к Израилю. О, Herr, wie bist du Israel so gnädig. Теперь я хотел бы вместе с вами сейчас продолжить дальше эту мысль. Ich möchte jetzt mit euch zusammen weiter diesen Gedanken führen. Почему для нас, вы, я думаю, помните, что наша с вами тема, что ты видишь? Ihr erinnert euch wahrscheinlich, dass unser Thema heißt, was siehst du? Почему это важно? Weshalb ist das wichtig? Потому что Weil на нашем, в нашем сердце, in unserem Herzen, все мы без исключения, alle ohne Ausschluss, мы имеем монитор. Haben wir einen Monitor. Да, и В зависимости от того, на что наведен твой фокус, und abhängig davon, wie dein Verstand auf was gelenkt ist oder was anvisiert hat, да, то и отражается на твоем мониторе. So spiegelt sich das auch auf deinem Monitor wieder. Если твой разум, wenn dein Verstand, если он наведен на мысль, которая от дьявола, wenn auf einen Gedanken gestützt oder gefasst hat, das vom Teufel ist, der Gedanke oder der vom Teufel ist, какая картина будет в мониторе вашего сердца? Was für ein Bild werdet ihr im Monitor eures Herzens haben? Будет картина от дьявола. Ihr werdet ein Bild vom Teufel haben. Если ваш разум наведет фокус мысль, которая от Бога, wenn euer Verstand aber an Gedanken fasst, der von Gott ist, тогда на мониторе вашего сердца будет картина, которая от Бога. Dann wird auf dem Monitor eures Herzens ein Bild sein, das von Gott ist. А вот теперь давайте обратимся к тексту Священного Писания. Lass uns jetzt zum Text der Heiligen Schrift wenden. Для того, чтобы заметить, как враг смог обольстить Еву. Damit wir bemerken oder feststellen können, wie der Teufel Eva verführen konnte. И я могу с уверенностью сказать, что перед дьяволом стояла очень сложная задача. Und ich möchte oder ich kann überzeugt sagen, dass vor dem Teufel eine sehr, sehr schwere Aufgabe stand. Я эту задачу иногда сравниваю вот с такой. Ich vergleiche manchmal diese Aufgabe mit dieser Aufgabe. Если бы я сейчас перед вами поставил стакан с водой, в которой растворен сильный яд. Wenn ich vor euch hingestellt hätte jetzt ein Glas, in dem viel Gift oder Gift aufgemischt ist oder verteilt ist. И при этом я бы вам сказал. Und dann hätte ich zu euch aber dann gesagt davor. Если ты выпьешь вот эту жидкость. Wenn du diese Flüssigkeit raustrinkst. Я тебе даю 1 Milliard Euro. Gebe ich dir 1 Milliarde Euro. Но не папе. Aber sag es nicht dem Papa, nicht der Mama, не брату, nicht dem Bruder. А тебе. Dir gebe. Лично тебе. Dir persönlich. 1 Million Euro. 1 Million Euro. Если ты выпьешь это, 1 Milliarde oder 1 Million Euro. Но wenn правда, du dieses Glas austrinkst. Но правда состоит в том, aber die Wahrheit ist darin, oder что liegt если darin, ты выпьешь этот яд, dass du, wenn du das Gift getrunken hast, то ты отправишься туда, где евро не нужны. Du wirst dann dahin gelangen, wo du die Euros nicht mehr brauchst. Я, как вы думаете, у меня получится вас уговорить? Wie glaubt ihr, werde ich euch überzeugen können? Ну, если учесть, что у вас такая вера, wenn ihr aber so einen Glauben habt, что даже если что смертоносное выпью, dass selbst wenn du etwas Giftiges trinken wirst, и оно мне не повредит, so wird es mir nicht schaden, ну тогда, наверное, вы дерзнете. Dann werdet ihr wahrscheinlich freimütig hier das trinken. Но учитывая, что у вас мотив будет корыстный, aber wenn ihr ein Motiv haben werdet, also der schlechtes Motiv haben werdet, заработать миллион до, миллион евро, zu bekommen, я думаю, что Бог вас в этом не благословит. Ich denke, dass der Herr euch darin nicht segnen wird. Итак, задача перед дьяволом стояла очень большая. Und die Aufgabe vor dem Teufel war eine sehr große. Надо было уговорить Еву. Man musste Eva überreden. Оставить Бога. Gott zu verlassen. И зайти на территорию греха. Und auf das Territorium der Sünde zu treten. И как ни странно, он уговорил Еву. Wie seltsam es auch erscheint, er hat Eva überreden können. И сделал он это. Und hat es so getan. Не с помощью принуждения. Nicht wegen der Nötigung, mit der Hilfe der Nötigung.